dass sie bis zum späten Nachmittag im Bett blieb. Ich glaubte, einen Blutstropfen an ihrem Hals zu sehen. Sundown TV war einer der kleineren Fernsehsender der Gegend und lag in der Centaur Street. Geschickt lenkte Bob seinen VW-Käfer durch die um die Mittagszeit vielbefahrene Straße. Die Wölfe! Zurück ins Schloss, schnell! Jonathan, komm! Ich muss das Los tun! Ey! Es ist alles in Ordnung! Dieses Ding kann dir doch nichts antun! Ja, natürlich. Joan machte auf dem Absatz kehrt und ging mit schnellen Schritten in den Aufnahmeraum zurück. Al Parker folgte ihr.